weiße Wand. Er taucht die Welt in fahles Licht, legt meine Einsamkeit in seine Hand, setzt sich die Hörner auf und spricht. Das.